Diesmal ein sehr kurzer Intro-Sound. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist Samstag, der 28. November 2015. Wir befinden uns auch heute wieder wie gewohnt im Phonodrom und haben den Tisch voller Fläschchen stehen. Genau. Also erstmal muss man sagen, so früh haben wir noch nie gepodcastet. Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben so früh gepodcastet. Aber das Thema passt eigentlich, weil das mehr was für morgens ist. Also genau. Morgens, der Nerd steht ja nicht so früh auf. Also für nach dem Aufstehen. Denn die Fläschchen, die wir haben, dabei handelt es sich um Genuss, sage ich schon. Um Genusswasser, nein. Um Duftwasser. Duft, ja, verschiedene Arten von Duftwasser, auch Parfüm genannt. Oder auch Rasierwasser ist da vorne. Dann haben wir Eau de Toilette, was auch unter Parfüm fällt, aber so eine besondere Art ist. Da kommen wir dann noch drauf. Und außerdem steht hier auch Wasser zum Trinken. Dazu können wir dann auch noch was sagen. Ja. Das hat eine Bewandtnis, die im Verhältnis zum Duftwasser steht. Aber das ist alles jetzt nur Teaser. Wir kommen dann noch drauf. Ja. Warnungen? Haben wir auch diesmal Warnungen? Warnungen? Also es geht um Parfüm, wie man ja verstanden hat. Da gibt es auch Warnungen, glaube ich, ja. Da ist ja Chemie drin. Genau, also entfällt Chemie, genau. Alkohol ist da drin und kann bei verschiedenen Menschen zu Allergien führen. Genau. Man sagt ja auch, dass die, dass das Parfüm so eine ähnliche Entwicklung hat wie Alkohol, dass man tatsächlich, also gerade auch das berühmte Kölnisch Wasser, was wir nicht hier haben, das wäre natürlich auch noch interessant. Das ist ja erfunden worden zunächst mal als Medikament. Das sollte man ja wirklich trinken. Und dann hat man es wegen des Geruchs zu sich genommen. Also auf die Haut aufgetragen. Ja. Ja, das Parfüm war ja auch, ist ja auch ein beliebtes Buch von Patrick Süskind. Ich einer der deutschen Bestseller überhaupt. Ja. Hast du den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, ja. Ich habe das Buch auch versucht zu lesen. Meine Mutter hatte das verschlungen, fand es auch ganz toll. Und ich habe es angefangen zu lesen und das war mir zu, weiß ich nicht. Mir war es zu, also der Anfang zu ist langatmig. Es ist langatmig. Und weißt du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt an dem Stil. Und ich habe inzwischen, bin inzwischen der Meinung, dass das ein besonderer germanistischer Stil ist, der irgendwie beeinflusst ist von vielleicht Thomas Mann oder so. Ich kann es mir nicht gut vorstellen, wo das herkommt. Es sind zu viele Adjektive. Es ist kein Substantiv ohne Adjektiv. Es muss dann der dunkle Wald und die lange Straße sein, obwohl es natürlich auch einfach nur der Wald und die Straße sein könnte. Ja. Und dieser langatmige Stil, den finde ich, also inzwischen finde ich den völlig unerträglich. Und wenn man englische Bücher liest, selbst in Übersetzung, was ich jetzt nicht so tue, dann lese ich die lieber im Original. Oder sagen wir überhaupt anderssprachige Bücher. Es gibt ja manchmal auch Bücher in Sprachen, wo ich dann doch auf die Übersetzung angewiesen bin. Dann sind die irgendwie vom Ziel her, vom Stil her, konziser, das ist auch das englische Wort, sind irgendwie knapper und prägnanter. Mhm. Ja, und das mag ich mehr. Also jetzt gerade kürzlich habe ich ja dieses Buch da von dem Andy Weir gelesen, The Martian, der Marsianer, auf Englisch. Und ich habe mir auch die deutsche Übersetzung angeschaut. Ich habe mir die extra noch als E-Book gekauft, obwohl die doppelt so teuer war wie das Original. Echt? Okay. Ja, 8,99 €, glaube ich. Was viel zu teuer ist für ein E-Book. Aber ich habe mir es trotzdem gekauft, weil ich halt wissen wollte, ja, wie sie das übersetzen und wie sie das im Deutschen machen, weil im Englischen ja oft die technischen Ausdrücke bzw. die Abkürzungen nicht weiter erklärt sind. Und das kannst du im Deutschen ja nicht so machen, weil einfach die Sachen nicht so geläufig sind und du das auch nicht nachschlagen kannst, irgendwie so ohne weiteres. Außer natürlich in der englischen Wikipedia, aber da, also wenn jemand ein Buch auf Deutsch lesen will, will er vielleicht nicht alles in der englischen Wikipedia nachschlagen. Und da habe ich dann also festgestellt, dass auch die deutsche Übersetzung, glaube ich, ziemlich gelungen ist. Da haben sie dann immer, wenn sowas kommt, dahinter noch geschrieben, was es bedeutet, okay, so als Apposition. Also JPL, da steht dann hinterher das Entwicklungslabor für Dings für Raumschiffe oder so. Ja, und das haben sie also ganz gut gemacht. Also hat der Übersetzer ganz gut gemacht. Und es ist auch im Deutschen sehr knapper Stil. Und das finde ich sehr angenehm beim Lesen. Und das hat eben das Parfüm nicht. Und deshalb ist es aufgegeben zu lesen. Hab dann den Film gesehen. Mhm. Fand gerade die Rolle, ich glaube, Dustin Hoffmann spielt damit. Also es gibt so eine Rolle, so ein Apotheker in Paris. Ich habe es vergessen, ist schon so lange her. Den fand ich sehr gut gespielt. Ansonsten fand ich den Film auch nicht so toll. Das fand ich eine gute Unterhaltung. So. Guter Unterhaltungsfilm. Es war jetzt nicht unbedingt. Ich hatte das Buch geschenkt bekommen in Deutsch. Mhm. Und das gibt's ja, es ist jetzt original auf Deutsch, also es ist übersetzt worden. Nein, ich meine, Entschuldigung, ich meine jetzt von noch der, ich bin noch kurz bei der Marsianer. Ach so. Wollte ich noch. Ach so, nee, da habe ich den Film noch nicht gesehen. Achso, da habe ich, genau, ich habe das Buch aber nur zur Hälfte ungefähr gelesen, also in Deutsch, weil es mein erstes deutsches Buch seit langem war und total furchtbar. Ja, also ich fand, also ich habe es ja jetzt nicht auf Deutsch gelesen, aber ich fand das Buch klasse geschrieben. Also es ist sehr detailreich, also ganz unterschiedlich als der Film. Der Film ist ja eher so ein Spielfilmcharakter. Aber der deutsche Übersetzung war furchtbar. Das hat mich echt genervt. Ja, das hat mich echt genervt. Also, weil ich habe nur, ich weiß nicht, vielleicht zur Hälfte gelesen, dann war ich im Kino und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf das Buch. Ja, dann weißt du, wie es ausgeht. Mhm. Ja, das Buch hat ein besonderes Spannungselement, was ich sehr interessant fand. ich glaube, das spoilere ich nicht, wenn ich das jetzt so sage. Die Erzählung beginnt ja als Logbucheintrag. Also genau. Erstens sind alles Logbucheinträge. Dann gibt es den ersten Perspektivwechsel, wo du liest, was auf der Erde passiert, was dann in der dritten Person erzählt ist. Also mit so einem quasi autorialen Erzähler, der sich aber dann auch immer in die einzelnen Rollen versetzt. Also es ist schon, also wie man halt heute in der dritten Person erzählt hat. Und dann gibt es kurz vor Schluss oder sagen wir mal im letzten Drittel oder ich glaube genau nach zwei Dritteln nochmal ein Perspektivwechsel. Da wird nämlich plötzlich das, was auf dem Mars passiert, nicht mehr als Logbuch, sondern als Geschichte in der dritten Person erzählt. Ja. Und da denkst du schon als Leser, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Also das habe ich sonst noch nie erlebt, dass der Wechsel im Erzählstil plötzlich ein Spannungselement beinhaltet. Mhm. Weil du dich ja fragst, warum geht das jetzt nicht weiter als Logbuch? Es kann ja nur so sein, dass dem Helden jetzt was zustößt, was man so im Logbuch nicht beschreiben kann. Für mich war es auch so ein bisschen, weil du sagst Logbuch und dann Perspektivwechsel, ist auch so ein Stück weit in dem Film auch so ein Aufrollen der Ereignisse als Logbuch. Und dann praktisch springt man in die Hier-und-Jetzt-Zeit. Ja, da muss man gucken, wie das dann im Film gemacht wird. Also ich denke, das kann man nicht so gut umsetzen. Vor allen Dingen entsteht nicht dieser spezielle Spannungseffekt. Also wie gesagt, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich fand, es ist wirklich gut geschrieben und es ist ein Buch, was einen nicht loslässt. Gut, wenn man natürlich jetzt den Film schon gesehen hat und weiß, wie es weiter passiert, dann ist es halt nicht mehr so witzig. Und ja, auch diese ganzen technischen Details und wie der dann jeweils auf die Idee kam, sich da nochmal sein Leben zu sichern. Genau. Also das fand ich schon wirklich faszinierend. Aber wir wollten ja über andere Dinge reden. Genau. Vor allen Dingen Parfüm war nicht so sein Problem, glaube ich. Ich glaube nicht auch da. Ich glaube da mit Duschen und so. Ja, das hat er ja nicht getan, wie man danach erfährt. Ja, also hier geht es um Parfüm und also Duftwasser, aber wir trinken auch normales Wasser. Jetzt kannst du das von unten nach oben tun. Wir nehmen nämlich hier dieses Voss-Wasser, was sehr teuer ist und in so einer Designerflasche daherkommt. Und wie wir das letzte Mal, glaube ich, schon erklärt haben, dieses Wasser, diese Flasche, die wirklich sehr schön ist, ist von Calvin Klein. Mhm. Der ja auch ein Schöpfer von Parfüms ist, beziehungsweise eigentlich ein Modeschöpfer. Und viele Modeschöpfer machen ja auf Parfüm, da werden wir nachher noch was dazu sagen. Weil natürlich nicht die Modeschöpfer selber das Parfüm entwickelt haben. Aber diese Flasche ist angeblich von Calvin Klein oder von seiner Firma designt. Und ja, also gelungen designt, würde ich sagen. Ja. Jetzt können wir aber wirklich zum Thema Parfüm. Genau. Kannst du uns was zur Entstehung oder zum Wort Parfüm denn sagen? Oh, ja, zur Entstehung, ja. Zum Wort. Mhm. Ja. Also das, also es geht um Geruch bei dem Wort. Also es kommt aus dem Französischen, Parfum, was wiederum auf Lateinisch perfumare zurückgeht, also durch Geruch durchdringen irgendwie, so heißt das auf Lateinisch. Also mit Geruch versehen, also das ist es eben. Also fumare kann natürlich auch stinken bedeuten, das ist eigentlich, das hängt zusammen auch, etymologisch mit dem, ja, auch rauchen, genau, rauchen, stinken, ne? Ist auch etymologisch verwandt mit dem Misthaufen und genau, und das heißt jetzt eben mit Geruch versehen, also ja, wahrscheinlich war man früher, um Geruch irgendwie, um was besonders riechen zu lassen, tatsächlich es geräuchert hat oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls mit dem Rauch hängt es auch zusammen. Ja, und über das Französische ist es ins Deutsche gekommen und wie man weiß, die also Parfüm wird oft auch, das ist halt eine Tradition, die vor allen Dingen aus Frankreich kommt, aus bestimmten Gründen, da kommen wir dann noch drauf, man braucht nämlich Sachen dazu, die eher in Mittelmeerländern wachsen, also dann ist natürlich klar, Italien ist da auch maßgeblich, in Rom hat man ja auch schon parfümiert und das ist aber, die Tradition ist zu uns über Frankreich gekommen, weil eben ja, auch Mode und so weiter aus Frankreich kam. Das hängt natürlich mit der kulturellen Vormachtstellung Frankreichs zusammen in der frühen Moderne. Und das hat sich gehalten. Und jetzt allerdings gibt es ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder ab dem Ende des 20. Jahrhunderts so eine Wende. Also viele Namen von Parfums und viele Bezeichnungen. Wir werden nachher noch ein paar Bezeichnungen sehen, sind ja französisch und das hat sich geändert, so in den 80er, 90er Jahren, als man neue Parfums für die junge Generation kreiert hat und die haben dann oft englische Bezeichnungen. Ne? Wir werden das auch gleich bei den einzelnen Parfums noch sehen. Ja, also da gibt es eine kleine sprachliche Veränderung. Also so viel zur Sprache. Jetzt können wir ja noch was sagen, wie man Parfüm herstellt. Und warum das was mit dem Mittelmeerraum zu tun hat, das liegt halt an den Pflanzen, die man dazu braucht. Die wachsen halt nicht überall. Also die Hauptzutaten sind halt einerseits Lavendel, was nicht überall wächst, und vor allen Dingen die Pomeranzen. Pomeranzen oder Bitterorangen, die braucht man eben. Und die wachsen halt nur in gemäßigten Klimaräumen. Auch natürlich in Deutschland, also gerade in Süddeutschland, da muss man dann entsprechende Vorrichtungen machen, sogenannte Orangerien, wo man dann diese Zitrusbäume, das sind ja Zitrusfrüchte, Bitterorangen, eben auch überwintern lassen kann. Und wenn es irgendwo Orangerien gibt, dann weiß man, aha, da wird auch Parfüm hergestellt. Also die Orangerien in den vielen Schlössern, also Schlösser haben oft Orangerien, in Sanssouci gibt es auch eine. Die waren nicht dafür da, dass die Leute da Apfelsinen und Zitronen essen, sondern die waren eben dafür da, dass man Parfüm herstellen konnte. Mhm. Denn gerade der Adel brauchte das, um richtig gut zu riechen, zumal die hygienischen Verhältnisse halt früher etwas eingeschränkt waren. Das stimmt, ja. Also Wasserspülung für Toiletten gibt es ja erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Man muss sie schön sehen, für die Queen Victoria ist in Coburg, in der Residenz, extra eine solche Toilette eingebaut worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Und vorher hat man sich gar nicht darum bemüht. Da wurde einfach irgendwie da das Geschäft verrichtet und von den Angestellten dann weggenommen. Entsorgt. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das sind Zustände, also es muss da früher immer gestunken haben. Und im Mittelalter sowieso. Mhm. Und ist man eben auf die Idee gekommen, dass man halt das irgendwie alles übertünchen kann durch Parfüm und hat deshalb eben Pomeranzen, Bitterorangen angebaut, die man eben brauchte, um Parfüm zu erstellen. Denn diese Bitterorangen enthalten gewisse Stoffe, die man zur Parfümherstellung unbedingt braucht. Da ist zunächst mal Neroli. Manchmal liest man in der Wikipedia fälschlicherweise Also zum Glück nicht im Artikel Neroli, der heißt wirklich nur Neroli. Aber an anderen Stellen, zum Beispiel unter Bitterorangen und so, ist immer von Neroliöl die Rede. Mhm. Was ein typischer Fehler ist, das ist so ähnlich wie die Golden Gate Bridge Brücke oder so. Also in dem Wort Neroli ist natürlich das Öl schon enthalten. Orli ist nämlich Öl. Nur die Sprache kennt niemand mehr, wo es sie gerade noch so gibt, kurz vorm Aussterben. Das ist nämlich Okzitanisch oder Provenzalisch. Also schwarzes Öl, Neroli. Und dieses Neroli, du hast das jetzt neu eingetragen, das steht schon in uns, schon ganz unten, Zeile 45. Ah. Da geht es um die Pomeranzen. Ah, okay, ich sehe es gerade. Das ist halt das Öl der Bitterorange. Und das ist ein wichtiger Grundstoff für die Parfümherstellung. Daraus kann man auch noch, das kann man auch noch verdünnen. Also man kann es pur verwenden, dann ist es natürlich besonders intensiv. Ist auch der Geruchsträger, da kann man halt noch andere Dinge reintun und dann, also wie gesagt, das ist halt ganz, ganz wichtig, ist fast überall drin. Man kann es auch noch verdünnen, dann bekommt man Orangenblütenwasser, was alleine auch schon zu Parfümierungszwecken verwendet wird. Da sieht man auch schon, dieses Neroli kommt aus den Blüten dieser Orangen. Also nicht aus den Früchten, sondern aus den Blüten. Und aus den Zweigen und Blättern kann man auch noch etwas herstellen. Einen anderen Duftträger, sogenanntes Petit Grain. Petit Grain, was so ähnlich ist wie das Neroli. Aber davon hat man mehr. Denn für das Neroli braucht man die Blüten. Und so ein Baum hat nur beschränkt Blüten, aber Zweige und Blätter und so sind natürlich in größerer Menge vorhanden. Und jetzt wird natürlich komponiert, um den richtigen Geruch herzustellen. Das heißt also, man nimmt Teile von diesem Neroli und Petit Grain und so und möglicherweise wird auch noch die Orangenschale von den Bitterorangen verarbeitet. Dann Lavendel und andere Dinge, die gut riechen, also vor allen Dingen Lavendel. Und dann ist man schon dabei, sowas zu haben wie Parfüm. Kann man auch selber machen. Also ist jetzt nicht so schwierig. Denn inzwischen kommen wir auch hier an diese Dinge. Früher ging das nicht überall, beziehungsweise mit Schwierigkeiten, wie ich schon sagte, mit den Orangerien. Es gab aber Orte, die sich darauf spezialisiert hatten. Zum Beispiel, das steht jetzt, müsstest du auch von unten nach oben verschieben, in Grasse, in Südfrankreich, in der Provence. Das ist, der Ort spielt auch beim Parfüm nochmal eine Rolle, also in dem Buch eine Rolle, spielt auch sonst eine Rolle. Da sind die ganzen großen Parfümhersteller. Weil man da eben erstmal so ein bisschen Mittelmeerklima hat, aber auch schon, also das ist krass, liegt nicht direkt am Meer, sondern ganz ein bisschen im Hinterland. Das sind auch schon Hänge und so und da kann man halt sehr schön die verschiedenen Dinge, die halt ein gemäßigtes Klima brauchen, anbauen. Also zum Beispiel Lavendel, wenn man nach Grasse fährt, riecht man überall schon das Lavendel, weil riesige Felder von Lavendel da sind. Und eben Orangerien und Orangenplantagen. Das ist sogar so gemäßigt, dass man die Sachen gar nicht in Orangen gar nicht richtig überwintern lassen muss. Also das ist halt, muss man vielleicht doch, also es gibt auch Orangerien da und da findet man also ganz, ganz viele Parfümerien, die man auch besichtigen kann. Ich glaube, ich habe das, also ich war mal dort, ich glaube, ich habe die Parfümerie Fragonard besucht, ich weiß es aber nicht mehr genau, welche es war und es ist auf jeden Fall auch eindrucksvoll. Das ist so das Zentrum der Parfümherstellung. Wir sehen also in einem, ja, in Südfrankreich, also im provenzalischen Sprachgebiet. Und dann ist natürlich klar, dass wenn in der Provence was gemacht wird, dann wird es auch in Katalonien gemacht, weil es da eine enge kulturelle Verwandtschaft gibt. Und der wichtigste Parfümhersteller außerhalb von Grasse, glaube ich, ist dann die Familie Puig. P-U-I-G geschrieben in Katalonien, auf die wir auch gleich noch kommen werden bei den einzelnen Parfums, die wir hier zum Probieren haben. Also das ist alles eher so im mediterranen Bereich beheimatet. Ja, da sind wir dann auch schon beim Parfümeur. Genau, beim Parfümeur. Ist der auch der, ja, wie soll ich sagen, der Beruf, der quasi die Komposition der verschiedenen, sag ich mal, Rohelemente zu einem Duft kreiert. Ja. Ist halt auch sehr ähnlich wie, was weiß ich, aber mit mittleren Stoffen ähnlich wie ein Apotheker oder sonst irgendwas. Ja, Apotheker sind ja auch aus, das ist ja eine Spezialisierung der Apotheker. Deshalb ist ja ein Parfüm, dieser Pariser Parfümeur, eben auch Apotheker. Also genau. Das ist sehr eng verwandt gewesen. Jetzt ist man natürlich spezialisierter, aber ursprünglich kommt das aus der Apotheke, genau. Ja. Genau. Und ich hab jetzt den Link nicht mehr gefunden. Es werden in Deutschland sind ungefähr, gibt's so im Jahr 80 Leute, die halt diesen Beruf erlernen. In Frankreich weit über 2000. Ja, ja, in Frankreich ist da das ist ein wichtiges Zentrum der Parfümerie. Und klar, da spielt das eine große Rolle. Mhm. Ja. Und ich denke auch in Katalonien, also in Spanien dann und im spanischen Katalonien, solange es noch spanisch ist. Und auch in Italien mehr sicherlich als in Deutschland. Mhm. Ja. Vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass wir von den Parfums, die wir heute testen werden, auch jetzt nicht gesponsert wurden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe viel Geld ausgegeben. Ich kann das hier auch nochmal kurz dokumentieren. Ja, ich habe die hübsche Kleinigkeit von 170 Euro. Ach nee, da habe ich noch Rabatt bekommen. 130 Euro habe ich dann bezahlt. Nee, 150 Euro, wie ist das zu rechnen? Ah nee, 130 Euro habe ich bezahlt. Genau, 130 Euro für verschiedene Parfums. Da ist eins dabei, was ich meiner Mutter schenken möchte. Und dann habe ich aber noch zwei wirklich gekauft. Und also auch vielleicht zum Verschenken zum Teil. Und bei der Gelegenheit habe ich der Verkäuferin oder beziehungsweise ich habe zusammen mit einer guten Freundin, der Katja, die man jetzt auch mal grüßen kann, da eingekauft, die mich da auch beraten hat. Und Katja hat dann sofort, bevor ich noch was sagen konnte, sich mit der Verkäuferin angefreundet und sie doch um Proben gebeten für unseren Podcast. Da habe ich eine Menge Proben bekommen, in der Tat, ich glaube 8 Stück oder so. Also die war richtig freigiebig. Normalerweise bekommt man halt nicht so viel, vor allen Dingen so eine Berliner Straßenparfümerie Diamant. Die sind normalerweise, glaube ich, nicht so freigebig. Mhm. Aber die war dann ganz überzeugt von dieser Idee mit dem Podcast, wobei ich glaube, dass die Verkäuferin nicht wusste, was ein Podcast ist. Aber sie hat sich dann überzeugen lassen, dass es irgendwie wichtig ist und hat mir da recht viel gegeben. Und dann habe ich noch so zusammengesucht, was noch so rumstand bei mir. Mhm. Also auch irgendwelche Sachen, ja, die ich nicht auflegen kann. Hier sieht man so eine ganz volle Flasche in einem Rasierwasser. Also das hat man mir mal geschenkt, obwohl das so ein billig Rasierwasser ist. Eignet sich eigentlich gar nicht als Geschenk. Und wenn ich da nur dran rieche, wird mir schon übel. Also da ist, also ich sag ja, Warnung vor Parfums. Also wenn das der falsche Geruch ist, kann das sehr unangenehm enden. Das ist vielleicht ganz auch wichtig, weil du sagst, wenn du das aufträgst, bedeutet ja auch, dass Parfum natürlich auch an jedem anders riechen kann. Man probiert natürlich das Ganze neutral auf so ein Papier, Duftblättchen, einfach mal den Geruch zu riechen. Aber das riecht an einem selbst immer anders. Ja, genau. Da kommen ja noch die Hautbakterien dazu, die mit dem Parfüm interagieren. Und dann gibt es spezifische Gerüche. Also das riecht wirklich bei jedem anders. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, ich kenne es auch von mir selbst, also ich bin jemanden, der eigentlich täglich Parfum trägt, heißt das eigentlich, was man gar nicht so merkt. Also du bist da doch dezent, was auch gut ist. Also ich finde, neulich ist mal wieder jemand an mir vorbeigegangen, wo ich dachte, oh Gott, nee, das war so, kommt so ein Parfümschwall in die Nase, denkt man, oh nee, das muss nicht sein. Und hier auch, wenn man sich zum Phonodrom begibt auf dem Flur, riecht es auch manchmal nach so einem schlechten Rasierwasser. Genau, ja. Ja. Also das finde ich dann auch, das ist problematisch. Also deshalb lieber kein Parfum, bevor man sowas macht, was irgendwie dann nicht gut riecht. Die, es wurde mir gesagt, dass Berlin eh sehr Parfum keine Parfumstadt ist. Wenn nicht Leute in Berlin tragen Parfum oder nutzen Parfum, da dachte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, naja, in den Großstädten, wo auch drauf Wert gelegt wird, auf irgendwie Essen, Trinken, also Lifestyle, dazu gehört auch Parfum. Aber ich habe jetzt schon von vielen unabhängigen Leuten, die mir gesagt haben, Berlin und Parfum ist eher schwierig. Schwierig, ja. Naja, dazu kommt natürlich, dass wir uns auch noch immer in Nerdkreisen bewegen, wo es meistens verschwitzt riecht. Mhm. Das ist auch nicht schön. Nee. Also am besten ist, wenn die Leute gut gewaschen sind, dann brauchen sie auch meistens kein Parfum und es riecht neutral. Mhm. Aber naja. Aber wie gesagt, wenn man es sparsam verwendet, also so wie du, wo man das dann nicht wirklich als aufdringlich wahrnimmt, dann ist ja alles schön. Mhm. Also ich mag das auch nicht, wenn ich dann selbst dann so in einer Wolke drin bin, sondern es geht halt nur darum, ja. Das ist auch mittlerweile bei mir auch morgens so eine Routine. Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Mhm. Also für mich ist es halt, meine Morgenroutine läuft dann einfach und da gehört einfach, bevor ich aus dem Bad rausgehe, 1 bis 2 Spritzer einfach Parfum, also drauf. Und ich habe da so Tagesparfums, sage ich immer, die ich halt für jeden Tag benutze, auch verschiedene. Also jetzt im Winter mache ich jetzt keinen Cool Water weiß ich, wie heißt es, Summertime oder so drauf ist, also eher so ein frisches Zitrone. Genau, so ein Jill Sander, Sander irgendwie. Jill Sander. Genau, das habe ich auch. Sun, genau. Das ist halt, was halt da nicht passt. Das ist dann eher was für den Sommer, halt was Frisches, was Zitronisches. Jetzt liegt's hier, dann müssen wir es gleich mal ausprobieren. Genau. Und also unser erstes. Ja, wir haben vielleicht auch keine geschulte Nase, soll man dazu sagen. Also ist jetzt rein subjektiv, was wir hier jetzt riechen oder konsumieren. Genau. Ich mach das gleich mal drauf. Jill Sander. Ich kopiere das gleich mal richtig rein. Jill Sander Sun. Jetzt. Das hat ein bisschen gedauert. Eher unaufdringlich und es riecht frisch. Oh ja, es ist frisch. Hat einen frischen Geruch. Hat eine. Also ein bisschen Lavendel kann man raus. Hier müsste es ja auch draufstehen. Fragrance steht da einfach nur. Und dann doch, hier, ganz zum Schluss. Ja, was meinst du, ist drin? Ich weiß eigentlich, dass Limette ist drin. Ja, sehr richtig. Sehr richtig. Dann gut gerochen. Ich habe das ja auch darum. Was ist noch drin? Es ist irgendein, ich weiß nicht, ob es ein Bergamottöl oder irgendwas ist. Für dass du diese Süße dieser Zitrone rauskriegst. Also irgendwas Bergamottmäßiges. Ja, weiß ich nicht. Also es ist noch irgendwie, glaube ich, Zitronengras, Öl. Mhm. Ist noch was anderes Interessantes drin. Irgendwas Holziges. Ja. Ja, zwei Sachen sind drin. Ist es ein Wurz? Das merkt man sogar. Jetzt, ich habe es nicht selber gerochen, aber jetzt, wo ich es lese, ist es ganz klar. Gib nochmal her. Ist es eine Wurzel oder ein Holz? Also ist es ein Stamm oder eine Wurzel? Ja, ist ein Gewürz. Ist ein Gewürz? Ist aber nicht Zimt. Doch, es ist Zimt. Echt? Du merkst es, wenn du es weißt. Merkst es. Zimt ist drin. Und ist es noch was drin? Kumarin, also Kümmel, also eine dieser beiden Kümmelarten ist da drin. Das merke ich aber jetzt nicht. Und es ist noch Geranie drin. Mhm. Also sehr interessant. Also gut, dass es hier draufsteht. Ich dachte erst, es steht nur die chemische Zusammensetzung drin, also Benzylsalicylat und Methylpropanol und Benzylalkohol und so weiter. Alpha-Isomethyl, aber ganz am Ende stehen auch noch die genaueren Inhaltsstoffe, also Geraniol, Citronellol, Citral, Limonen, das ist genau. Deshalb, das ist als zitronig, also Limetten sind da wahrscheinlich drin, also irgendwas Zitroniges. Und dann eben Kumarins, Cinnamal, das ist eben von Thiaxylcinnamal, das ist also vom Zimt. Ja. Ja, also nicht schlecht. Und sehr frisch. Mhm. Also kann man empfehlen. Aber tatsächlich erinnert es an Sommer. Es ist halt, genau, es ist eher ein Sommerparfum. Ja. Gut. So. Ich habe gerade probiert, das noch zu verlinken. Ja, das, da müssen wir noch mal sehen. Das ist nicht so einfach. Ich habe da auch schon nach Links gesucht, aber auf die einzelnen Parfums. Wenn du danach bei Google suchst, findest du halt immer die ganzen Vertriebswege. Ja, den ganzen Vertriebswege. Ich habe jetzt gerade für Jill Sander auf der Homepage mir das rausgekratzt, aber das ist ja echt eine Experience, diese Homepage zu besuchen. Ja. Also, da habe ich's. Ja. Gut. Während sich der Geruch jetzt so ein bisschen senkt, können wir vielleicht noch, das ist tatsächlich ja auch ein richtiges Parfüm hier, also vielleicht Eau de Parfum. Genau. Und da müssen wir vielleicht nochmal den Unterschied erklären. Ja. Nee, Entschuldigung, ach, ich rede Unsinn. Eau de Toilette. Ist ein Eau de Toilette. Eau de Toilette Femme steht da. Mhm. Ja, das steht ja immer auf diesen Packen drauf und ich hatte auch, immer wieder raus. Ich hatte da auch danach gesucht, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau wusste. Und ja, also ich wusste es nur nicht so genau, ich habe es dann auch nachgeschaut. Also es geht natürlich um die Stärke genau. des Parfüms, also ja, wie viel wirklicher Wirkstoff ja. im Vergleich zum Lösungsmittel, also im Wesentlichen also Alkohol, da drin ist und es ist etwas weniger. Die genauen Zahlen habe ich schon wieder vergessen. Das kannst du dann bestimmt noch nachliefern. Ich habe diesen FAZ-Artikel. Bei Eau de Toilette ist es weniger ja. und bei Eau de Parfum ist es halt konzentrierter. Genau, ist dann mehr drin. Deshalb sind die Eau de Toilette auch günstiger. Genau. Also eben, also wenn man es kauft. Gut, und dann müssen wir bei der Gelegenheit auch noch erklären, was Aftershave ist. Denn das gehört natürlich auch in die Reihe. Ja. Kannst du es erklären? Ja, wenn du noch raussuchst. Ich suche noch raus, ja. Ich suche mich gerade in Ding raus. Also Aftershave ist auch nochmal etwas weniger konzentriert, was das Parfüm angeht. Da sind aber noch andere Stoffe drin, die Haut pflegen sollen. Mhm. Meistens ist da so ein bisschen Öl drin. Das kann man besonders, also wir können sie gleich mal durchprobieren. Das kann man besonders bei diesem etwas, also diesem, was nicht so gut riecht, was ich unangenehm empfinde, ist halt sowas drin. Also sind halt Stoffe drin, die halt die Haut schonen sollen und eben viel Alkohol zur Desinfizierung ja. in der Regel, genau. Und eben diese Hautpflegeöle und ja, hier ist eben Milchsäure drin in diesem Aftershave, das ist halt desinfizierend, Castor Oil und so und das ist halt alles so, was natürlich auch nicht unbedingt gut riecht. Mhm. Aber es gibt Aftershaves, die gut riechen, ich finde auch die sehr neutralen, sehr angenehm und da gibt es auch ganz günstige hier bei Osman, Stark Ocean und City Lights. Die können wir dann gleich auch mal ausprobieren, so zwischendurch, weil die nicht so stark riechen. Die kann man, ich fang mal an. Ich fange mal mit dem Übelriechenden an, da kannst du mal deine Meinung dazu sagen. Und dann kann ich das neutralisieren durch die etwas weniger Übelriechenden. Also Aftershaves nimmt man natürlich nach dem Rasieren. Wobei es ja Leute gibt, die dann auch eher so hautschonende Balsame nehmen. Also das ist das meiner Meinung nach unangenehm. Tobacco Aftershave. Also ich finde es jetzt nicht so, dass du direkt jetzt anfangen musst zu speien danach. Naja. Es ist halt doch, wie der Name schon sagt, es ist halt doch relativ viel Tabakelemente drin. Ja, Tabakelemente sind drin, obwohl man das gar nicht bei den Ingredienzien hier rausfindet. Aber es riecht sehr nach Tabak, also nach frischem Tabak riecht es schon. Hm. Und nach irgendwas auch Limette Zitroniges drin. Mhm. Ich persönlich bin jetzt kein Fan von Aftershaves als Aftershave, sondern ich nutze auch dann eher so ein Balsam. Und hier können wir einfach an der Flasche riechen. Mhm. Und das ist dieses Dark Ocean. Das ist halt auch ein bisschen sommerlich. Ja, vielleicht muss man mal sagen, erstmal von was ist. Das ist von Isana von Rossmann. Rossmann, genau. Dark Ocean Aftershave. Ja, das riecht aber wirklich so nach Meeresfrische. Das riecht so ein bisschen leicht süßlich, dieses City Lights. Das ist, das ist auch vom gleichen Hersteller? Vom gleichen Hersteller. Also ich finde eigentlich das Dark Ocean am besten. Ja, es ist angenehmer, wäre ich auch jetzt zwischen den beiden. Aber leider ist das so bläulich eingefärbt, was an sich erstmal nicht Man denkt, ach ja, das ist so ein bisschen eingefärbt, das schadet schon nicht. Aber die, das hinterlässt Spuren auf meinem Toilettenschrank im WC, dem weißen Furnier. Mhm. Deshalb bin ich davon abgekommen. Aber wie gesagt, das Isana finde ich halt, ist mir zu süßlich. Mhm. Deshalb ist das noch nicht angebrochen, weil ich das eigentlich nicht. Also du nutzt Rasierwasser so. Ich nutze Rasierwasser, ja, nach dem Rasieren. Ich habe es auch schon mal mit Balsam versucht, aber das ist mir irgendwie so klebrig. Ich möchte es so ein bisschen erfrischend auf der Haut haben. Und durch gerade auch durch den Alkohol und so ist es halt einfach erfrischender. Mhm, das stimmt. Und das Isana, das hat der Geruch hat sich sofort verloren. Das merkt dann keiner richtig. Also von daher ist das eigentlich kein großes Problem. Gerade das mal hier verlinken. Was so. Ist drin? Ja, du bist weiterhin beim Arbeiten. Das heißt, ich muss weiter erzählen. Ja. Also das Arbeiten, um es kurz zu erklären. Hackbeat kümmert sich um die Shownotes. Die haben wir zwar vorbereitet, aber man muss halt Sachen immer hin und her schieben. Mhm. Und die ganzen Produkte, die wir haben, da ist das Problem, dass da die Links zum das Teil finden, fehlen, weil es so schwierig war, die Links zu finden. Ja. So, man, wie hieß das jetzt nochmal? City Lights, okay. So, wo wir schon bei Jill Sander waren. Mhm. Also Jill Sander ist auch eine Modeschöpferin, die eben auch eine deutsche Modeschöpferin. Eine deutsche Modeschöpferin, genau. Und wie viele Modeschöpfer gibt's, hat die auch so eine Parfümreihe, die sie dann natürlich in Zusammenhang mit Parfümeuren herstellt, wobei ich gar nicht genau weiß, wer da mit ihr zusammenarbeitet. Bei anderen weiß ich das, da kommen wir dann auch noch drauf. So, bleiben wir mal mit Sander, meine Güte, die heißt einfach nur Sander. Da gibt's hier noch ein anderes von ihr, eine andere Probe, Strictly heißt das? Das ist Jill Sander. Und da steht dynamische Eleganz aus spritziger Baybaum wahrscheinlich. Kombiniert mit würzigen Noten von Muskatnuss, die in eine charakteristische Basis aus Vetiver übergehen. Vetiver ist auch ein Parfum. Sorgen für einen unverwechselbaren Herrenduft. Mal schauen. Ist auch so ein kleiner Zerstäuber. Das finde ich ja immer gut, wenn die Proben auch zerstäuber sind. Wir haben ja noch andere Proben, dann muss man dann irgendwie da das rauskriegen. Das ist ja, es ist sehr, sehr pfefferig. Okay. Tipp, wenn du den Zerstäuber anwendest, weg von deinem Laptop, weil der Alkohol auf deinem Display ist nicht so gut. Nee, da ist ja, okay. Du kommst ja gar nicht bis dahin. Das soll ja hier auf den Dings. Ja, aber du hast recht. Ich mach's ein bisschen vorsichtiger. Ja. Ich habe jetzt mal die Homepage von diesem Jill Sander Strictly gefunden. Ist auch ganz interessant. Oh ja, riecht nach Pfeffer. Ja, das ist immer das mit Vetiver. Da ist möglicherweise auch Pfeffer drin. Das ist hier wieder so klein geschrieben, dass man das kaum lesen kann. Also auch wieder Zitronellol, Coumarin, Zitrat. Also Pfeffer kann ich hier jetzt nicht erkennen in der Niste. Aber das ist also es riecht pfefferig. Pfeffer und Moschus ist da irgendwie. Naja, Muskatnuss steht ja drauf. Also es steht komischerweise es steht nur bei der Beschreibung des Parfüms, aber ich kann es hier nicht in der Liste der Ingredienzien. Vielleicht gibt es auch Öle, die dann sowas ähnliches in Kombination als Geruch dann abgeben. Naja, sind da ein paar Sachen drin, die man. Ja, wo ich ja nicht erkenne, was es genau ist. Das ist auch witzig, auf der Homepage stehen drauf, maßgeschneiderte Eleganz. Und dann, wenn du dann so weiter guckst, sagen sie halt, die Kopfnote, also genau, vielleicht haben wir ganz, das ist auch ganz wichtig, im Parfum-Sprech, da gibt es ja immer so, gibt es Möglichkeiten, einen Duft zu beschreiben. Und da fängt man immer meistens an mit der Kopfnote. Mhm. Das, was so im Vordergrund also als erstes durchdringt. Genau, hier schreiben sie zum Beispiel, die Kopfnote entwickelt geballte Eleganz durch die kostbare Baybaum-Essenz, die einen kühnen und überzeugenden ersten Eindruck hinterlässt. Mhm. Das ist die Kopfnote. Dann kommt die Herznote. Eins zurück. Die Herznote ist Muskatnuss. Der würzige Charakter wird durch die aromatischen Noten der Muskatnuss in der Herzzone intensiviert. Dann geht es weiter. Der nächste Punkt ist dann die Basisnote. Nahtlos verschmilzt die Basisnote in, wie heißt es, Vetiver, ja, zu einem sinnlichen, angenehmen Zusammenspiel, das dem Duft eine unverwechselbare, was nennliche Signatur verleiht. Was ist denn diese, was ist ein Vetiver? Das ist auch ein Parfum, glaube ich. Also ich kenne das als Parfum, muss ich nochmal nachgucken. Vetiver. Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg. Ja, Vetiver ist eine Pflanze, zumindest sagt die Wikipedia. Ach, eine Pflanze, ah. Aber die man zur Parfümherstellung braucht. Deshalb assoziiere ich das irgendwie mit Parfüm. Das kann ich verlinken. Süßgras. Ah, ja. Ah. Vetiver. Also Vetiver klingt natürlich schon mal schöner als Süßgras. Vetiveröl wird aus den gereinigten, frischen und getrockneten Wurzeln des Grases durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Für Räucherwerk. Mhm. Das ist auch geeignet. Oh ja, gut. Wieder was gelernt. Es ist also ein Gras. Ja. Ich habe noch was, was wir herausfinden müssen. Das sehe ich jetzt hier auf dem Sander-Ding. Da stehen unten noch irgendwie andere Parfüms, die damit benutzt wurden. Hier steht nämlich Extrait oder sowas heißt. Extrakt, ja. Extrakt. Und dann steht hier D und G, das heißt wahrscheinlich Dolce und Gabbana. Violet Nummer 2 und dann steht eine Nummer dahinter, das ist ziemlich lange. Und dann steht dann, das ist nicht D und C, das ist nicht D und G, Dolce und Gabbana, sondern D und C. Denn jetzt steht hier F, D und C, Yellow Nummer 6, wieder mit einer langen Nummer. Und dann nochmal F, D und C, Green. Was immer das ist, da müssen wir mal googeln. Das habe ich, wie gesagt, das kann man so schlecht lesen. F, D und C, tatsächlich. Blue 1. Aha. Ist das Parfum quasi jetzt eine Kreation aus anderen Parfums? Nee, das glaube ich nicht. Da sind irgendwelche, hier sind F, D und C, Blue 2. Das sind irgendwelche Farbstoffe. Ah, okay. Ah, da sind Farbstoffe dran. Gut, das kann man natürlich in dem Zerstäuber. Nee, Farbstoffe. Sieht man nicht, ne? Nee. Sag mal. Schloss, ne? Ja, gut, aber das, naja, kann auch sein, aber es kann sein, dass dieses Glas auch so ein bisschen trübe ist. Also vom, dass dieses Duftfläschchen sozusagen auch schon so eine leichte Einfärbung hat. Darum sieht so ein bisschen milchig aus, aber nicht wirklich. Ja, das ist nicht Dolce & Gabbana, das ist tatsächlich D und C. Violett 2, das sind Farbstoffe, die da drin sind. Das ist wieder was gelernt. Gut, dass wir diesen Podcast machen. Indigo, Moment, gibt es das auch auf Deutsch? Dann lese ich es auf Deutsch, dann muss ich es nicht auf Englisch lesen. Indigo-Kamin. Indigotin ist ein wasserlöslicher blauer Indigo-Farbstoff. Und der heißt, wenn man jetzt auf der englischen Wikipedia nachschaut, komischerweise nur auf der englischen, da steht F, D und C, Blue 2. Genau. Okay, das ist also eine Art Farbstoffpalette oder ja. Farbstoffe, die halt da einem Parfum zu, also irgendeine Standardfarbstoffpalette, die es halt irgendwie dafür im Parfumbereich gibt. Mhm. Naja. Das klingt gut. Ah, D und C steht für Drugs and Cosmetics. Ah. Und F, D und C Food Drugs and Cosmetics. Das heißt, wofür man die Farbstoffe verwenden kann. Und dann sind sie durch nummeriert. Aha, wird aus Petroleum und Kohle hergestellt. Ah ja. Ah ja, also auf den Kosmetikseiten findet man dazu entsprechende Hinweise und Warnungen. Ja, gut, wieder was gelernt. Ja. Ja, also man sieht, trotz Vorbereitung wissen wir noch nicht alles. Ja, wenn man genauer drauf schaut, was man dann doch nicht immer macht. Mhm. So, jetzt haben wir hier die Jill Sander abgefrühstückt. Ja. Jetzt darfst du aber mal hier. Ich meine, ich habe das alles für dich besorgt. Ja. Jetzt greif mal zu. Ich gehe mal rüber zum Kollegen Job. Aha. Job. Wieder benannt nach einem Modeschöpfer. Modeschöpfer. Job. Und wie dann wird es in Homme ausgesprochen mit diesem Doppel-M? Nee, Om. Om. Mann. Om wie Om. Mann. Om. O-M einfach nur ausgesprochen. O-M. Om. Okay. Das H ist rein etymologisch, wenn man es auf Lateinisch mal Homo mit H gesprochen hat, irgendwann mal ganz früher. In der klassischen Zeit ist das H ja schon nicht mehr gesprochen worden. Und am Ende wird heute im Französischen auch nicht mehr gesprochen. Wundert mich, weil von der Farbgebung her ist dieses Parfum. Ja, das auch ist nun wirklich farbig. So jetzt gib mir doch mal die Packung her. Ja. Dann kann ich dann mal gucken, was da jetzt wieder für Farbstoffe sind. Wir ist ja Experten. Das wirklich auch in dem Pröbchen? Tatsächlich, FD und C Blue Nummer 1. Ist es wirklich, es sieht sehr rosafarben aus. Lila, fast schon. Indigogamin und Rot ist da drin. Und wenn man das mischt, gibt es halt wahrscheinlich diese Farbe. So, jetzt habe ich das mal hier aufgetragen. Oh, das riecht wie. Es gibt Kinder-Husten-Bonbons für den Hals, die riechen genauso. Mhm. Ich finde, das riecht überhaupt nicht männlich. Nee. Das riecht gar nicht männlich. Das riecht sehr süßlich. Mhm. Und ja, auch schon diese rosa Farbe, wenn man schon sieht. Aber das riecht wirklich nicht männlich. Also das ist ganz, na gut, wir wollen ja hier nicht mit Stereotypen arbeiten, aber das riecht sehr blumig, nach richtig Blumen. Und es ist auch tatsächlich Geraniol drin, also das Extrakt Öl aus Geranien. Mhm. Und Farnesol, was ich nicht kenne. Muss man dann nachschauen. Und natürlich wieder Limonen. Mhm. Also wieder Limetten bzw. Zitronenextrakt. Ja, das riecht man nicht unbedingt durch. Also wie gesagt, Pflanzen. Also das Farnesol wird auch aus irgendeiner Pflanze sein. Es riecht auch so ein bisschen nach Rosen, obwohl die Rosen gar nicht draufstehen. Ich finde es jetzt nicht sehr angenehm. Das ist mir zu pflanz, also zu blumig. Mhm. Blumig. Blumig ist, glaube ich, der richtige Eindruck. Das stimmt. Ja. Ja. So, kann ich das erstmal hier hochmachen, den Herrn Job. Aber das, also wie gesagt, es erinnert mich an einen Hustenbonbon. Was es für den Hals gab, das ich mal als Kind gehabt habe. So riecht das. Mhm. So, dieses Farnesol ist tatsächlich auch in Rosen enthalten. Okay. Daher der Rosenduft. Mhm. Das ist auch eine Essenz, also ein Öl. Und das gewinnt man unter anderem aus Rosenöl. Mhm. Aus Jasminöl und Rosenöl. Das ist der Duft. Das ist der Duft. Ja, definitiv, ja. Ja. Ja, also man kann doch mit diesen Ingredienzien was anfangen, wenn man da hinterher recherchiert. Mhm. So, wir hatten, glaube ich, noch einen Job, oder? Dann können wir das mal vielleicht so ein bisschen. Da bin ich nicht sicher, ob wir noch einen Job hatten. Yves Saint Laurent, der erst gestorben ist. Davidoff, Bolt. Job, doch. Ja. What About Adam? Ja, What About Adam, genau. What About, ganz berühmtes. Ja, ist, glaube ich, ein Klassiker. Mhm. What About Adam? Lass mich das mal hier mal raus, aus dieser Packung hier erstmal rauskriegen. Dieses Pröbchenverpackchen, okay. Erstmal von der Farbe her ist es eher so ein grünlicher Ton. Auch dieses What About Adam Logo ist auch eher in diesem Grün gehalten. Ich gebe jetzt mal wieder die Umverpackung und dann tue ich das mal auflegen. Das Problem ist, das hat keinen Zerstäuber. Das heißt, ich muss etwas auf das Blättchen drauf tröpfeln. Ich schüttel das nochmal vorher. obwohl sich ja eigentlich die Stoffe in dem Alkohol eigentlich gut gelöst haben sollten und sich nicht absetzen sollte. Aber bei manchen Parfums ist das wohl der Fall. Okay. Das riecht man nicht so intensiv. Ich muss da jetzt mal was drauf tröpfeln. So, jetzt ist was drauf getröpfelt. Mache ich das erstmal wieder zu, nicht, dass wir hier gleich eine Monstersauerei haben. Und es sind hier riecht wie so ein Parfümerie. Naja, gut. Machen wir das Fenster auf. Riecht sehr grasig. Mhm. Frisch. Ja, sehr frisch. Nicht sehr aufdringlich, aber tatsächlich so ein Grasgeruch. Ah, jetzt ist endlich mal das auch groß geschrieben, was da drin ist. Das finde ich ja schon mal gut. Das ist natürlich gut. Da steht nur drauf Fragrance, Parfüm. Voll. Also denaturierter Alkohol, Fragrance, was wir gerne wissen wollten, Wasser, Benzophenon und jetzt die Farbstoffe, die müssen wohl extra ausgewiesen werden. Jetzt stehen sie drauf. Also Food, Drug and Cosmetics Yellow Nummer 5, Blue Nummer 1, also wieder das Indicokamin. Ja, aber Fragrance ist nicht weiter spezifiziert, aber sehr grasig. Ich würde auch sagen, Zitronengras ist da dran. Zitronig riecht es auch. Und vielleicht Vetiver. Das wissen wir ja jetzt. Süßgras, das könnte sein. Ja, aber es wird nicht mein Highlight. Nee, meins auch nicht. Highlight. Ist, ja, ist nicht so dolle, finde ich. Jo, jetzt würde ich sagen, die Zeit schreitet fort. Wir müssen jetzt mal zu den machen wir hier wieder Highlights kommen. Ja. Und ich würde vorschlagen, du machst jetzt mal Unboxing. Ich mache das Unboxing, ja. Du hast hier ein Riesenpaket. Ein Riesenpaket und ich erzähle was dazu. Ja. Also dieses Paket steht jetzt schon seit einigen Jahren bei mir im Schrank. Also es hat vorher draußen gestanden, deshalb ist es noch so ein bisschen verstaubt. Ich habe es zwar versucht zu entstauben, aber das kriegt man nicht mehr hin. Also als Geschenk eingepackt. Und das habe ich irgendwann mal im Duty Free gekauft für eine, sag mal, verflossene Liebe. Ja. Und bevor ich das Geschenk noch übergeben konnte, hatten wir uns schon auseinandergelegt. Ah, okay. Und so ist es tragischerweise für immer stehen geblieben. Oh, traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss man es mal rausholen, weil einfach, ich meine, das kann ich auch nicht mehr verschenken mit dem staubigen, mit der staubigen Verpackung. Und wenn das dann so ein paar Jahre alt ist, dann ist es auch nichts mehr. Und jetzt werde ich es vielleicht mal benutzen. Jetzt ich weiß, was es ja jetzt ist. Du weißt, was es ist. Ne? Aber die Frage ist, woher wusstest du, dass er das mag oder dass es gut an ihm riecht? Das wusste ich, weil er dieses Parfüm selber benutzt hatte, okay, beziehungsweise auch das erwähnt hatte. Mhm. Und dann war es ihm aber aus. Also er hatte im Bad noch die leere Verpackung, die sehr auffällig ist. Und da habe ich gesagt, wieso steht da eigentlich eine leere Parfümverpackung? Ja, meinte er, er wollte das bei Gelegenheit mal neu kaufen, weil er das so gut findet. Und sei aber noch nicht dazu gekommen und ist ja auch teuer und so. Und dann habe ich mir gedacht, als ich das dann da im Duty Free sah, das ist ein schönes Geschenk. Und dann habe ich das auch, ich wollte das jetzt nicht einfach so als mitgebracht schenken. Und dann wäre es auch weg gewesen. Und ich habe gedacht, ich warte jetzt bis zum Geburtstag, der anstand. Irgendwie so 3 Monate später, aber zu dem Zeitpunkt war es dann schon vorbei. Genau. Wie das eben so ist mit kurzlebigen Beziehungen und so ist das bei mir stehen geblieben. Es ist ganz interessant, weil ich, es gilt ja so ein bisschen als Schwulenparfum. Ja, naja, ist ja klar. Das heißt Homme, also wir müssen es jetzt ja nicht verraten. Ja. Also es ist Jean-Paul Gaultier. Ja. Homme. Und in dieser Flasche, die einen Männeroberkörper zeigt, ja, genau, so ein Torso, ja. Und dann hat das um den Hals auch noch so ein Sicherungsding, ja. Was aber so ein bisschen auch aussieht, als wäre es ein SM-Symbol. Ah, siehst du, habe ich gar nicht so weit gedacht. Ganz interessant, ich dachte, ich kenne eigentlich alle, weil es gibt auch von Jean-Pierre Gaultier, ich habe auch ein oder zwei oder drei, ich weiß gar nicht, von denen. Und das, was ich habe, ist dieser Männerkorpus, ist eine komplett weiße Flasche. Und diese Flasche ist. Weibliche Variante? Nee. Nicht? Nein, es gibt nämlich die auch als weibliche Variante, ist richtig. Aber Ist auch ein Männerparfum. Und da gibt es ja das Blaue mit diesen Streifen und dieses Grüne habe ich noch gar nicht gesehen. Guck ich mal, jetzt mache ich hier mal einen. Das ist aber der Klassiker. Das ist das Om für Klassiker. Ah, nee, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist aber genau der Klassiker, den du als schwules Parfum bezeichnet hast. Dann kenne ich den nicht. Das kenne ich nicht. Ja, hat auch so ein. Auch was Grasiges, oder? Leicht süßigen Geruch, also Vetiver wieder, wie wir wissen. Inzwischen? Ja, warum machst du es denn jetzt schon? So. Ja, kannst du. Eigentlich solltest du davon noch ein Foto machen für unsere Shownotes. Mache ich noch. Ja, es riecht grasig und steht da irgendwo, gibt es da irgendwo Hinweise, was da drin ist? Keine Karte oder so dabei? Nee, gar nichts. Unten drunter vielleicht? Ich kann mal gucken, unten steht nur. Ah, doch, warte mal, hier unten steht. Nee, steht nur das drauf. Ach, nee, da steht nichts. Schade eigentlich. Tja, müsste man mal versuchen zu recherchieren. Nimmst du mal wieder an? Mhm. Danke. Also, gilt halt wirklich als Klassiker. Und es ist gar nicht von Jean-Paul Gaultier. Also Jean-Paul Gaultier ist ja Modedesigner, genau. Gilt so als enfant terrible unter den Modedesignern. Schwul auch, wie die meisten auch. Aber der hat nun das auch besonders immer in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und deshalb wahrscheinlich auch diese Kreation gemacht. Und also nicht gemacht, sondern machen lassen. Mhm. Das hat er nämlich nicht selbst gemacht, sondern das ist von jemand anders, nämlich von Francis Kurgian. Kurgian, wie man an dem Namen erkennt, also Kurgian, jetzt auf Französisch natürlich irgendwie Kurgian oder so ausgesprochen. Also er ist ja inzwischen Franzose, aber ist armenischer Herkunft. Ich glaube, die Eltern sind aus Armenien gekommen. Und der hat, glaube ich, zunächst mal wollte er Tänzer werden oder so und hat dann aber umgesattelt auf Parfümeur und entwickelt Parfums, hat inzwischen auch eine eigene Marke, aber hat schon sehr jung, als er noch nicht die eigene Firma hatte, eben für Jean-Paul Gaultier, also ich glaube mit 26, dieses Parfum entwickelt, was dann tatsächlich zum meistverkauften Männerparfum geworden ist. Also wirklich ein ganz erfolgreicher Parfümeur. Und der hat, jetzt müsste ich das finden, wo ich das hingetan habe hier in die Shownotes, das Parfum wird zwar vermarktet unter der Bezeichnung Jean-Paul Gaultier, aber es wird hergestellt von der Firma Puig. Ach, da oben ist es, Puig Company. Die stellen das, die haben das, sagen wir mal so, ich glaube, wenn ich es richtig hinbekomme jetzt, kann auch nicht ganz stimmen, ist es wohl so, dass Gaultier das entwickelt hat, in den Laboren von Putsch und jetzt wird es vermarktet, und das müsste ja noch draufstehen, doch, es wird vermarktet unter dem Label Jean-Paul Gaultier, Made in France. Ja, Made in France. Wo natürlich der Hauptsitz von der Firma Putsch in Barcelona ist, oder in der Nähe von Barcelona inzwischen, ursprünglich in Barcelona. Ja, jedenfalls so ist der Zusammenhang, wie ich recherchiert habe, ist nicht so leicht, das zu finden. Obwohl das so ein berühmtes Parfum ist, gibt es natürlich da keinen Wikipedia-Eintrag. Man muss also unter den Namen dieser Leute, und da ich das dunkel in Erinnerung hatte, dass das irgendjemand mit armenischem Namen war, ich habe es dann auch wieder rausgefunden und dann habe ich das nachrecherchiert. Genau. Ich habe jetzt gerade parallel geguckt, auf der Homepage einen Link rausgesucht. Das, was ich habe, heißt Fleur de Mal. De Mal. De Mal, genau. Das ist das Weiße. Mhm. Und das, was ich dachte, wäre der Klassiker, wusste ja gar nicht, dass das der Klassiker ist, ist das Ultramale. Mhm. Das ist das Blaue. Ja, wegen des großen Erfolgs gibt es da mehrere. Mhm. Na klar, das nimmt man natürlich mit. Weiterentwicklung, ja. Klar. Und natürlich inzwischen auch eins für Frauen, das ist irgendwie Dame oder Lady oder irgendwas heißt, ich weiß nicht mehr genau, was dann auch einen Frauenkörper darstellt. Mhm. Genau, da wusste ich das, was ich habe, weil du sagtest, weiß, das ist ein Frauenparfum ist, dachte ich, nee, kann nicht sein, weil der war auch ein Männerkörper. Zu. Ja, wenn es ein Männerkörper ist, muss ja nicht heißen, dass es nicht auch für Frauen sein kann. Das stimmt, ja. Also ich denke, es soll Frauen geben, die sich auch für Männerkörper interessieren. kann ich irgendwie nachvollziehen, aber. Aber Loriot hat das ja mal so treffend formuliert, Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Ja. Ich hatte auch mal gelesen, Frauen und Männer passen einfach nur in der Mitte zusammen. Achso, oh Gott. Das ist jetzt, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier Jugendfrauen bleiben. Okay. Jetzt nicht so abdrücken. Aber ich finde jetzt, wenn du das natürlich jetzt unter diesem Aspekt siehst, nur in der Mitte zusammen, heißt es ja nicht unbedingt, dass es jetzt auf die Körperteile bezogen ist. Kann ja natürlich auch philosophisch gemeint sein. Ach so, okay. Jetzt, wenn du gleich so ein Dirty Mind hast. Ja, genau. Ja, gut. Also, wir kommen zurück zum Thema. Genau. Jean-Pierre Gaultier haben wir, glaube ich, jetzt abgefrühstückt, oder? Oder hast du noch einen? Nee. Ja, nee. Also, wenn wir schon, jetzt müssen wir noch die beiden anderen Modeschöpfer, die auch in Parfum gemacht haben, nehmen. Ich denke, wir sollten da mit Coco Chanel anfangen, ja, weil Coco Chanel auch die erste war, die das, glaube ich, gemacht hat, die als Modeschöpferin dann auch Parfums hergestellt hat. Und das Chanel Nummer 5 ist ja das berühmte, das habe ich jetzt hier nicht. Weil ist ich auch ein Frauenparfum. Ein Männerparfum kaufen wollte, genau. Und das lässt sich nur ganz schlecht lesen, was da drauf steht. Deshalb überlasse ich dir das. Du liest vor, was da drin ist. Ich mach's auf. Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Das ist auch eine schöne. Schöne Flasche. Also ich finde auch dieses Parfum-Design. Also es handelt sich um blöde Chanel aus so einer blauen Flasche, eckig. Ja, es ist eigentlich nicht blau. Nee, das ist eher schwarz. Ne? So Anthrazit würde ich sagen. Anthrazit. Genau. Glaube ich, passt ganz gut. Ja, es hat so einen Stich ins Blau, aber ich denke, da ist auch wieder Indigo Kamin drin, Bleu 1, also FDC. Naja, hier ist. Aber du weißt es. Ich rieche, noch nichts sagen. Ich werde das erstmal hier auf unseren Streifen sprühen. Ups, das da fiel raus. Das ist auch Eau de Parfum. Okay. Oh. Also richtig stark. Richtig stark, ja. Man merkt es auch, ich habe es nur zerstäubt und alles riecht danach. Mhm. Aber da kommt leider auch viel raus hier, weil das kein Probeding ist. Mhm. Und dann muss ja auch aufgebraucht werden. Mhm. Ist auch nicht so ganz billig. Zum Neufilm wegen Neukauf. Ah. Steht dann der Preis nicht drauf auf der Packung? Ich habe das. Nee, hast du abgemacht. Okay, ne, hier war es, guck mal. Das waren für 69 Euro für wie viel Milliliter sind das? Ich gucke gerade mal auf der Packung, muss es eigentlich draufstehen. Für 50 Milliliter. Ja, das ist nicht sehr viel, ja. Oh ja, das riecht sehr angenehm. Auch sehr rauchig, also ist auch Tabaknote drin. Ja, aber du solltest doch sagen, was drin ist. Steht nichts drauf, steht bloß die Bestandteile. Das hat so eine Tabaknote, genau. Steht nur wieder die ganzen chemischen Zusammensetzungen. Aber auch ein bisschen seifig. Ich das doch, hier steht so ein bisschen Seifen. Hier steht ein bisschen. Da unten drunter, bei den Französischen steht das immer drauf. Oak Moss, also hier, Moos von. Das kann man auch ganz schlecht lesen. Halt die ganzen Benzol-Geschichten. Ja, man kann es ganz schlecht lesen, das habe ich dir hier überlassen, aber ich kann es ja auch nochmal versuchen. Guck mal. Das ist echt so schlecht. Vielleicht kann ich ja mal kurz. Ja, Farnesol ist wieder drauf, also ja. Das der Rosenextrakt. Moss-Extrakt ist Moschus. Oak Moss ist ein Moschus, glaube ich, Extrakt. Mhm. Vernia Brunas. Brunas klingt nach Pflaumen. Geraniol, also wieder Geranie. Wo steht es wieder? Citral. Kumarin, das kennen wir schon. Mhm. Wie heißt das offiziell, das Ding? Bleu de Chanel. Bleu de Chanel, guck ich mal. Bleu de Chanel. Ja, das ist natürlich klar. Es ist tatsächlich, sind wieder die, also Violet 2 ist drin, die Farben Yellow 5 und Yellow 6 sind drin. Salicylsäure ist auch drin. Ja, also wie gesagt, der blumige Geruch, Moschus ist klar. Moschus, ja. Und Rosenöl ist drin, das macht diesen Seifengeruch aus. Evernia Brunastri, das ist das, was irgendwie, da gucke ich mal, was das ist. Ich habe jetzt gerade die Homepage dazu gefunden. Kommt die was dazu schreiben? Brunastri. Oh ja, tatsächlich, Evernia Brunastri, das gibt's. Eine Flechte ist das. Mhm. Auch als Eichmoos bekannt. Mhm. Im Mittelmeerraum. Genau. Duftstoff, Basisduftstoff der Parfümerie. Gehört zum Grundakkord Bergamott, Labdanum, Eichenmoos. Die Parfümgattung Chypre definiert. Es wirkt in seltenen Fällen allergisch. Mhm. Dein Gebrauch wurde durch EU-Bestimmungen stark eingeschränkt. Mhm. Was zur Reformulierung und Verschlechterung der Rezepturen vieler Parfümklassiker führt. Südfrankreich in großen Mengen gesammelt. Ja. Aber ich finde, das riecht gut. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Ja, das ist der Trick. Ein Deckel. Kann am Deckel riechen. Ja. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Ja, der Deckel ist, hat auch einen kleinen Magneten drin, also schon sehr aufwendig gemacht. Damit es richtig zubleibt. Mhm. Oh, richtig stark. Das ist auch, Magnet. Das ist auch nicht verflüchtigt sich der, genau. Der Geruch. Das bringt mich übrigens auch zu dem Thema Fragrance Bar, weil man da auch am Deckel riecht. Mhm. Genau, ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Kannst du kurz was dazu sagen? Ja, dann stelle ich hier den Link um. Ich kann es mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ein gemeinsamer Freund, Mannix, haust, wenn er hier in Berlin ist, in einem, ja, am besten Hotel am Platze, würde ich sagen, oder? Ja, in einem der besten. Das Hotel am Platze, genau. Das ist Ritz im Carlton am Potsdamer Platz. Ritz Carlton. Genau, und da gibt es zwei Bars. Einmal die ganz, sag ich mal, in Anführungszeichen normale Hotelbar, die sehr gut ist mit dem, also Piano Bar heißt sie genau. Nee, Curtain Bar. Curtain Bar? Ja. Okay. Piano Bar. Oh. Curtain Bar wegen der Vorhänge. Ah, also stimmt. Inszeniert so wie ein Londoner Club. Ja. So auch so ein bisschen plüschig. Ja. Und da sind Vorhänge, die werden um 18 Uhr von einem Briten feierlich, also zeremoniell geöffnet, der in einem Beef-Eater-Kostüm auftritt. Und dann gibt es aber noch im hinteren Teil des Hotels noch eine Cocktailbar. Und das ist total interessant. In dieser Cocktailbar gibt es nämlich keine Cocktailkarte, sondern es gibt in diesem Gang zu dieser Cocktailbar gibt es links und rechts so größere Flakons, die verschiedene Inhaltsstoffe dieses Cocktails visuell darstellen. Nee, ja, du hast es. Habe ich das falsch? Du hast es nicht genau in Erinnerung. Echt nicht? So, der Trick ist, du hast da solche Parfümflakons, ja, wie das blöde genau. Chanel. Ja? Und dann? Und du kannst an diesen riechen, am Deckel ja, in der Regel. Genau. Und dann hat der. Wie nennt das denn? Der Cocktailmaß, nicht Cocktail, sondern Barman. Ja. Also jedenfalls der, der die Cocktails macht. Ja. Der hat das Parfüm sozusagen nachgebaut als Cocktail. Ja, Moment, dann hast du es doch nicht richtig mitbekommen. Warst du schon da? Ja, ich war schon da. Aber du stehst doch, wenn du in diesem Gang drin stehst, auch links und rechts sind erstmal diese Parfümfläschchen. Genau. Aber auch hinten dran ist doch in diesem Glas, der Alkohol, Glocke. Der die Nein. Basis. In der Glasglocke ist der Alkohol mit der Basis. Also die Basis und verschiedene Inhaltsstoffe aus diesem, also zum Beispiel eine getrocknete Limette oder so oder sowas. Genau. Genau. Ja. Das meinte ich ja. Und dann hast du daneben noch sind noch wie nennt man das? So Täfelchen, wo die Inhaltsstoffe auch nochmal drauf sind. Genau, das ist richtig. Also das ist aber, fand ich schon sehr schwierig, weil ich bin an dem Tag, wo ich das erste Mal mit Mannix da war, musste ich fahren. Und da war ich mit Vic und Mannix da und hatte dann mir ein Alkohol. Jetzt die Hörer nicht alle kennen. Genau. Okay. Musste dann anhand dann des Geruches mir zu einem alkoholfreien Cocktail mir das aussuchen. Und habe mir dann auch was ausgesucht, was ich fand eigentlich ganz gut roch und sehr interessant war. Hatte den dann serviert bekommen und der hatte überhaupt gar nicht geschmeckt. Weil riechen und schmecken sind doch zwei verschiedene Organe und das täuscht. Ja, deshalb steht ja auch der Basisalkohol in der dort dabei und du solltest natürlich dann was nehmen und alkoholfrei geht das dann wahrscheinlich nicht so gut, was dir auch schmeckt. Ja. Also wenn du weißt, das ist dieser Rum, der Centenario oder was auch immer, der schmeckt dir besonders gut, dann würdest du natürlich einen Cocktail auf der Basis nehmen, weil du dann den Geruch hast, aber der Grundgeschmack ist halt der von dem Alkohol. Also das ist schon so ein, das ist ja das Interessante. Es geht da schon um die Kombination. eben auch. Also es ist halt etwas, was du über mehrere Sinne wahrnimmst. Ja. Nämlich einmal natürlich über diesen Geruch, dann aber auch über den Alkohol, den du als Grundlage trinkst und schmeckst, ne? Wobei Geschmack natürlich auch mit dem Geruch zu tun hat. Und dann natürlich auch noch die ganze Darbietung mit dem besonderen Glas und so. Das Optische. Was wir natürlich auch hier haben, denn unsere Parfüms haben ja alle auch eine besondere Flasche und so. Also da ist natürlich auch, geht es natürlich auch um das Aussehen. Mhm. Ja, gut, dann haben wir also ein ganz berühmtes, nämlich die Parfümreihe von Coco Chanel angesprochen. Mhm. Da gibt es auch einen Film über Coco Chanel, den man empfehlen kann. Den habe ich hier auch mal gleich in die Links reingeschrieben. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Fragrance Bar haben wir. Und wenn wir schon bei den Modemachern mit Parfums sind, müssen wir natürlich auf Yves Saint Laurent kommen. Genau, der ist kürzlich gestorben. Er ist kürzlich gestorben und über den gibt es auch zwei Filme. Okay. Nein, gleich zwei Filme. Ich beide noch nicht gesehen habe, wobei der zweite, der ja umstritten ist, weil auch Yves Saint Laurents Lebensgefährte Berger den nicht autorisiert hat. Ich glaube aber, der ist der bessere, jedenfalls ist er besser bewertet. Der heißt nur Saint Laurent. Und der eine Film heißt Yves Saint Laurent, der andere Saint Laurent. Die habe ich aber schon auf der To-Do-Liste, wollte ich eigentlich noch sehen, bevor wir diese Sendung machen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich zu viel zu tun habe im Moment. Aber das hole ich noch nach. Also die stehen auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, diese Filme. Und wir haben was von ihm. Müsstest du mal gucken? Yves Saint Laurent, da hier habe ich es. Ja. Das habe ich da und zwar nennt sich das Black Opium. Oh, klingt schon mal sehr, sehr gefährlich. Ja. Ist aber auch in einer Flasche. Ist es ein Frauen- oder Männerparfum? Ist Männerparfum, oder? Ja, sicher. Aber es ist auch so ein bisschen mit diesem rosa Gold Farbton in diesem Schwarzen. Sieht es schon sehr, sehr, auch sehr weiblich aus. Auch wenn du dir die Farbe jetzt von dem Parfum anguckst, das ist auch eher so, ich würde sagen, dieses rosa Gold, was bei diesem iPhone drauf ist. So sieht das aus? Ja, aber das iPhone nehmen ja auch viele Männer und außerdem Yves Saint Laurent, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das also das ist schon, das ist eigentlich kein Kriterium. Oh. Das wirkt auch sehr rosafarben, ne? Das Parfum, ja. Oh, erste Note ist Karamell und Vanille und Salz. Riech mal. Salz? Das ist ja schon seltsam. Aber auch Rosenwasser ist da drin. Das ist auch wieder dieser süßliche Geruch. Obwohl es auch noch was anderes hat, was ich jetzt nicht so richtig definieren kann. Irgendwas Würziges noch. Ja, leider kann ich das gar nicht lesen hier. Das ist so klein geschrieben. Und dann natürlich auch in so einer Schnörkelschrift, gell? Inversen Schrift. Ne, die Schnörkelschrift ist ganz normal auf Arabisch. Aber ja, also Vanille ist auf jeden Fall drin. Vanille, Rosenwasser würde ich raten. Ohne das lesen zu können. Na doch, so langsam kann ich es lesen. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Limonene ist da drin, also wieder Zitrone. Geraniol, wieder Geranienöl. Zitronellöl. Ja klar, Zimt. Ah, Zimt, okay. Doch, wenn du mal weißt, Zimt erkenne ich immer nur, wenn ich es weiß. Dann erkenne ich es wieder. Das ist schon eigenartig, weil sich das so anpasst. Kumara ist wieder drin. Jetzt probiere ich auf dieser Homepage dieses Parfum zu finden. Das ist echt, diese Homepage ist von diesen Modemachern echt furchtbar. Nun ist es ja so, das gibt es ja immer nur für kurze Zeit. Das könnte also sein, dass das schon gar nicht mehr haben ist, aber noch dabei war bei dem bei den Proben, die ich bekommen habe. Mhm. Aber das weiß man nicht. Müsste man. Ich wusste gar nicht, dass es ein Yves Saint Laurent Musikprojekt gibt. Das ist ja. Mhm. Das sehe ich hier auf der Homepage. Und jetzt habe ich gerade mal hier auf die Collections gedrückt, weil ich dachte, dass ich dahinter ein irgendwie die Fragrances hier mitbekomme. Aber leider nicht. Aber allein die Bilder auf dieser Homepage von seinen Modeschöpfungen und den Posen, in denen die Frauen und Männer sind, ist schon. Musst du mal den Link in die Shownotes tun, damit ich auch was davon habe. Ja, warte mal, ich kann es dir mal direkt hier reinschicken. Wo bin ich denn zu Hause? Hier bin ich zu Hause. Ich mache mal hier Zeile 58. Ich mache es aber jetzt noch mal richtig, dass das dann im richtigen Format ist. Da kannst du schon mal draufklicken. Ja. Und es ist also irgendwie, ich mache mal hier Homepage, Eve. Der Pelzer wird sagen, Yves Saint Laurent. ja, mit Ton, ja, ist mit Ton, ja, das ist, Gott, das ist ja furchtbar. Oder? Also. Furchtbar. Das ist schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht ästhetische Fleischschau. Nee, ästhetisch ist es nicht. Na gut, es hängt davon ab, auf was man steht. Mhm. Okay, ich sehe gerade Yves Saint Laurent, das ist dieses Musikprojekt, der hat wohl Mode gemacht für Daft Punk. Ja klar, ist ja auch französisch. Mhm. Und das finde ich ja wiederum sympathisch. Ja, aber diese Bilder, oh, nee, kann ich mir nicht anschauen. Gut, dann riechen wir lieber dran und machen weiter. Ich finde es jetzt nicht toll. Also, hat mich nicht überzeugt. Nicht mein Lieblingsparfum. Gut, dass man ein Pröbchen hatte. Mhm. Also, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Dann nehmen wir doch noch eins, was ich eh gekauft habe. Mhm. Auf die Proben kommt es ja vielleicht nicht so an. Mhm. Das ist etwas günstiger gewesen. Mhm. 36 Euro für die. Das ist nur 30 Milliliter, das ist teurer. Mhm. gut, aber je kleiner die Mengen, desto teurer ist es. Ja, also Parfum lohnt sich dann auch immer in großen, in großen Dingern ist es dann pro Milliliter eigentlich günstiger. Also Calvin Klein, von dem auch unsere Flasche ist, ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist zu erkennen. Stimmt, ja, vom Stil her. Aber der Schlicht, das ist halt immer diese Schlichtheit bei Calvin Klein. Und, ups, was ist das? Bitte doch. Ja, da kann man nichts riechen. Noch nicht. Mhm. Mhm. Sag mal, ja, ich kenne das von. Das ist Eternity Now? Ja, das kenne ich nicht. Ich kenne das andere von denen. For Men. Oh, aber auch sehr frisch. Sehr frisch. Es riecht wie so ein Fruchtcocktail. Mhm. Es fällt mir so ein als Fruchtcocktail, der so ähnlich riecht. Mit so einer leichten Wodka-Note drin. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Nicht so viel dran riechen, muss man nochmal nachhaken. Riechen? Mhm. Also, es riecht so ein bisschen nach, finde ich, nach Ananas, Mango, Limette. Sehr fruchtig, finde ich auch. Es riecht sehr fruchtig. Was haben wir denn da für Besonderheiten? Ich kann es wieder kaum lesen. Das ist immer so geschrieben, dass man es nicht lesen kann. Das ist Zitral, ist da wieder drin, Cinnamal, also wieder Zimt, Geraniol, ist natürlich immer drin, offenbar. Eugeniol, das hatten wir noch nicht. Ja, also wieder die, und dann wieder die üblichen Farbstoffe, obwohl das eigentlich durchsichtig ist. Also, ja, doch so leicht. So leicht gefärbt. Ja, das ist wieder dieses Violett 2. Ja. Und Green 2 ist da auch dabei. Das hat dann so einen leichten Silbertouch, würde ich sagen, die Farbe. Mm-hmm. Ja, Calvin Klein. Ja, Calvin Klein. Ist auch ein Modeschöpfer, der sich aber mehr eben als junge Publikum wendet. Deshalb eben Now und One und Be und so, das sind eben alles englische Wörter. Das ist schon ziemlich interessant. Also das ist halt nicht mehr französisch, sondern eben ein anderer, ja, ein ganz anderer ist er Ansatz. Ist er Amerikaner? Was ist der dann? Weiß ich nicht. Klar, ist klar. Doch verlinkt. Guck doch einfach drauf. Ich bin gerade auf der Homepage zu gucken, wo ich hier jetzt die Parfums finde. Also unter Highlights ist es nicht. Kleidung ist es auch nicht. Schuhe und Accessoires. Ich dachte, vielleicht können auch Parfum und Accessoires sein. Ja. Nein. Ja. Und dann gibt es noch separat Unterwäsche. Aber es gibt nicht hier irgendwo. Aber du wolltest doch nur nach Calvin Klein gucken. Da habe ich doch einen Wikipedia-Link. Hast du den schon hier vorbereitet? Ja, der ist da drin. Calvin Klein, ich guck grad. Ja. Zeile? Oh, habe ich nicht? Oh, vielleicht habe ich es vergessen. Vielleicht habe ich es vergessen. Dann musst du den noch nach. Nachpflegen mache ich gleich. Nachpflegen. Calvin Klein. Ich kann in der Zwischenzeit ja noch was erzählen. Also das Eugenol ist halt auch so eine Essenz, die man für Parfüm nutzt und ist ein Extrakt aus verschiedenen Pflanzen, unter anderem tatsächlich auch Zimt, Basilikum, Klee. Also das ist, also wird halt, wie gesagt, für Parfümierung verwendet und kann auch in der Medizinanwendung finden als antiseptisches Mittel. Ich habe gerade herausgefunden, dass die Calvin Klein Düfte in Zusammenarbeit mit dem Kosmetikkonzern Coty Inc. Hergestellt werden. Mhm. Und Coty ist ein Parfumkonzern und sitzt in New York. Okay. Und von 1963 bis 1992 war Coty ein Tochterunternehmen der Pfizer AG. Mhm. Und gehört mittlerweile zur Firma hier, Procter & Gamble. Also Calvin Klein ist zur Abwechslung mal mit einer Frau verheiratet und unterstützt die Demokraten. Mhm. Oh, okay. Ja, eine politische Einstellung hier, klar. Okay. Ja. Ich verstehe. Ja, also auf der Homepage das Parfum zu finden, ist mir leider nicht gelungen. Ja, gut, aber muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber es ist, glaube ich, ein sehr schönes Parfum, glaube ich. Also damit könnte ich sogar leben. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, das andere von ihm. Welches andere? Das One. Das One. Wir auch haben hier. Das haben wir auch, ja. Und dementsprechend kenne ich halt eher das andere. Ja. Wir haben noch weitere Parfums hier, die wir aber heute alle gar nicht mehr behandeln können. Genau. Sollen wir doch mal das CK1 noch nehmen wir zum Abschluss das CK1. Genau. Also wir können ja noch mal sagen, was wir noch hier haben. Wir haben noch Hugo Boss, wir haben noch Quorum von Putsch direkt, wir haben noch Odyssey von Miyake, ja. Replay haben wir noch, wir haben noch einen Tommy Hilfiger Bold und noch ein David auf Coolwater Woman. Ich habe ja dazu noch die verschiedene Man-Serie. Ja, also ich würde einfach sagen, wir machen natürlich jetzt in Zukunft noch andere Themen, aber wir kommen einfach irgendwann nochmal auf das Parfüm-Thema zurück. Definitiv, da haben wir noch. Da bringst du dann deine mit. Das sind ja jetzt die, die ich herbeigeschafft habe, beziehungsweise teilweise auch noch ein paar Proben von Katja. Das kennst du von mir. Klar. So riechig. Das ist CK1. Ja. Da haben wir jetzt auf der Flasche leider keine Ingredienzien, aber ich würde auch wieder sagen Eugenol. Aber es, man riecht schon ein bisschen, dass es schon länger steht. Ja. Es riecht nicht mehr so frisch. Mhm. Ja, das verändert sich natürlich. Natürlich, klar. Chemische Stoffe. Na klar. Aber ich finde, es riecht jetzt nicht schlecht. Nee. Was passiert natürlich? Der Alkohol löst sich aus den Ölen. Das heißt, die Öle bleiben zurück oder kommen. Wird dann stärker. Und wird dann eigentlich stärker. Problem ist aber, dass die Öle dann auch, wenn der Alkohol mehr und mehr rausgeht, mit dem Sauerstoff reagiert und dadurch sich da auch wieder diese Inhaltsstoffe verändern. Mhm. Dadurch können sich auch diese Öle fangen dann irgendwie an, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja, wie alter Wein. Mhm. Das ist immer besser. Also ich finde, es riecht wirklich besser, als ich es in Erinnerung habe. Ja. Ich finde, es riecht stärker. Also es riecht stärker. Also man merkt auch diesen Zimtgeruch mehr, also Rosen merkt man auch. Also das ist interessant auf jeden Fall. Ich glaube auch, mittlerweile merkt man auch so an der Nase hin, dass man jetzt echt angestrengt ist, weil so Parfums zu riechen, die ganze Zeit die Belastung, das ist schon sehr intensiv, ja. Sehr intensiv, ja, muss man sagen. Ja. Ja, Chanel Allure hätten wir noch, Rogers Louis. Replay hat man noch irgendwie gehört. Jean-Paul Gaultier Classique müsste noch da sein. Also sehe das jetzt hier nicht auf dem Tisch, aber den muss ich noch mal in meiner Tasche suchen. Vielleicht ist wir sind noch mehr. Ja, also wir haben noch eine ganze Menge. Mhm. Also die können wir alle, ich lasse die mal hier drin, dann weiß man, die hatten wir noch nicht. Ja. Das sind zwar teilweise welche, die ich wieder zurückgeben muss, die Proben. Aber das muss ich ja nicht morgen tun. Also da kann man die reichen auch für eine Sendung. Ja, definitiv. Ja. Okay. Gut, da würde ich sagen, Shownotes sind wir, glaube ich, auch aktuell. Da können wir die nächsten, glaube ich, für die nächste Sendung haben wir noch ein paar Punkte da unten noch ab Zeile 69, die können wir dann noch mit dazu nehmen. Genau, die können wir für die nächste Sendung machen. Aber wir wollen ja auch noch andere Themen bearbeiten. Ja. Was steht an? Also ich würde wieder was, entweder ein orales Thema machen, was zu essen. Ja. Und zwar hatte ich mir überlegt, das Thema Butter zu nehmen. Weil wir, glaube ich, beide gerne auch Butter essen und da auch Favoriten haben. Das stimmt eigentlich nicht. Also ich esse eigentlich meistens keine Butter. Wirklich? Ja. Also so der Butterfan bin ich nicht. Aber, also ich habe eigentlich jahrelang überhaupt keine Butter gegessen, außer vielleicht, wenn man irgendwas kocht. Aber du hast mich angefixt mit verschiedenen interessanten Buttersorten, insbesondere einer, muss ja jetzt noch nicht verraten werden. Und jetzt habe ich die auch eigentlich immer zu Hause vorrätig. Und jetzt esse ich auch wieder Butter, aber dann wirklich als Genuss. Mhm. Also ich schmiere mir nicht einfach Butter unter irgendwas anderes, sondern wenn, dann esse ich halt ganz bewusst Butterbrot. Ein Butterbrot. Okay. Und zwar dieses eine bestimmte. Mhm. Und das ist, also wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt inzwischen auch dank deines Einflusses, oder sagen wir besser wegen deines Einflusses, Buttergenießer. Mhm. Also es ist ein schönes Thema. Ja, da freue ich mich. Ich habe nämlich noch 2, 3 alternative Butterquellen noch gefunden und vor allem gibt es hier noch eine Butterhandproduktion noch in Berlin und da möchte ich jetzt nächstes Mal vorbeifahren und da mich mal auch mal eindecken mit verschiedenen auch so erstmal mit normaler Butter und dann natürlich auch mit Kräuter und aromatisierter Butter. Ja. Dann haben wir uns ein bisschen Backwaren dazu, darüber haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Ja. Und können dann gucken. Da könnte man natürlich auch noch mehr Folgen drüber machen, über Backwaren. Da gibt es dann auch verschiedene andere Arten. Ja. Ja. Das machen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir danken ganz herzlich den Zuhörern. Wir sind natürlich für Kommentare, Kritik, Anregungen offen über die besagten Kanäle, Kommentarfunktion, Twitter, E-Mail, Post ins Phonodrom, wie auch immer. Ach, ich hatte ganz vergessen, noch eins zu erwähnen. Mir wurde aus meiner Amazon Wishlist ein Paket zukommen gelassen, so eine kleine Aufmerksamkeit von einem diversen Michael aus München. Mhm. Also Michael, vielen Dank dafür. Ich hatte es fast vergessen. Ich hatte auf meiner Wishlist hatte ich einen Aufsatz für meinen Leatherman, den ich noch mir mal kaufen wollte. Und den hatte ich da abgespeichert und der hat er mir jetzt zukommen lassen. Fand ich total klasse. Damit du auch mal mitbringen können. Ja, schon für deine Podcast-Aktivitäten. Doch, hier ist noch ein Leatherman. Guck mal hier. Ah. Da ist er. Guck, den kannst du mich hier oben reinstecken. Mhm. Und hast du dann. Ah ja. Sehr schön. Ja, das ist ganz nützlich. Also das ist super nützlich. Ich habe das bereits. Ah, okay. Für meinen Leatherman, weil man ja doch manchmal so kleine Bits braucht und dann ist das ganz günstig, wenn man die dabei hat. Also vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis bald. Ja, danke. Tschüss. So, das Recording.